Wir danken dir, Allheilsbringer, für diese Speisen, die du uns zur Labung bestimmt. Wir danken dir auch, unser Dank gilt auch, der Existenz unterirdischer Flüsse, die unseren Durst nach einem Sinn im Leben zu löschen vermögen. Wir preisen das mythologische Wesen, das unsere Aura begründet, in Ewigkeit Einhorn. You and I are travelers of the galaxy. Nothing is impossible. Life is a constant. To traverse the path is to become one with it. Das habe ich schon mal gehört. Voll geil, das ist der esoterische Bullshit-Generator. Du kannst auf einen Knopf drucken, re-ionize electrons und dann sagt er was Neues. Chi requires exploration. Conscious living is the nature of guidance and of us. Dieser esoterische Bullshit-Generator funktioniert so, dass du einen Satz eingibst und der reagiert mit einem... Ja, du drückst nur auf einen Knopf, der heißt re-ionize electrons und da kommt raus, we exist as bioelectricity. Nächstes. This life is nothing short of a summoning metamorphosis, wie sagt man, ne? Mhm. Of consciousness expanding stardust. Ist das eine Applikation? You and I are beings of the solar system. Druckst du jetzt die ganze Zeit gerade? Mit jedem Satz. Ist es eine Webseite, die das automatisch macht? sebpeers.com. Man kann das verlinken. The Starlays? Hansi hat nichts Normales sagen muss. Der braucht einfach die ganze Zeit nur so Bullshit. Bullshit-Generator. Sachen einschmeißen. To roam the path is to become one with it. Ist es eigentlich esoterisch, wenn man sagt, Birgit hat mir neulich gesagt, man soll die Kassazettel nicht angreifen, weil die Farbe total schlecht ist für den menschlichen Organismus. Kann schon sein, ist der oder? Da kann man Übergewicht kommt kriegen. Kommt drauf an, was es ist. Hofer, ein Hoferzettel. Ein Hoferzettel ist in Wirklichkeit ein Papier, das von hinten erhitzt wird und da wird nicht drauf gedruckt, nämlich. Ah, so wie die früheren Faxpapiere. Da wird von hinten das so erhitzt, dass da halt Hofer oben steht und Krapfen 8er 2,19 Euro. Also der Hoferdrucker macht es von hinten. Das ist die Conclusio. Sehr schön. Ja, wir haben mit einem Tischgebet begonnen, weil... Ich glaube, der Strom ist ausgefallen gerade. Es ist so finster geworden. Weil wir gerade gegessen haben. Und das Tischgebet, das Tischgebet habe ich abgeändert. Das war vorher nicht esoterisch, aber es war in einem esoterischen Kontext. Und zwar die Föderation der Daman Hur haben das gebetet in dem Dokumentarfilm Empire Me von Paul Poet, falls du den kennst, der beleuchtet so Mikronationen, die so, das sind so real gelebte Utopien und die haben halt Kommunen, Neo. So wie Christiane und so Zeugs. Christiane. Das ist da, wo man in Kopenhagen hat. In Kopenhagen. Ja, genau. Ich glaube, die sind auch dabei. Und in der Sekten, im Prater. SeaWorld, du meinst Kugelmuggel. Kugelmuggel ist eine fiktionale Stadt. Mhm. Und die dann halt Sezessionsbewegungen, Enklaven und die tun halt so Schwachstellen im nationalen Recht ausnutzen und machen ihre eigenen Nationen. Mhm, sollte man auch nicht machen? Sollte das nicht. Aus? Nein, man braucht viel, man braucht Land, man braucht Grundstück. Mhm. Hab ich nicht. Briefmarken, Zeitungen, Staatshymnen, Gesetze. Hab ich nicht. Kirchen vielleicht sogar. Kann man nicht gesetzlos eigene Sprache, sein. Eigene Sprache. Hm. Das haben die Österreicher auch nicht. Nee, wir kommen, das ist schon ja, wirklich schwierig. Ja. Das zahlt sich nicht aus. Na. Aber wir können Klingon reden in unserem Land. Es sollte Leute geben, die brauchen gar kein Geld zum Leben. Mhm. Ja. Ist das esoterischer Bullshit-Generator, ist das ein nachhaltiges Thema? Oder kann man sich damit Stunden beschäftigen? Man kennt ja stundenlang die Elektronen reionisieren. Und ich würde einfach so alle 5 Minuten. Consists of morphic resonance of quantum energy. Quantum means a flowering of the spatial. Mhm. Ich wäre dafür, dass du alle 5 Minuten sowas passt einwirfst. Ja, okay, moin. Versprochen. Danke sehr. Ja, in Ermangelung eines Sponsors schaut ja bei uns halt alles komplett anders aus, ja, weil die Zielpunktpleite hat wirklich alle in den Abgrund gerissen. Alle Einzelhändler sind in der Krise. Ja, also deswegen brauchen wir einen 12-Stunden-Arbeitstag, damit die Wirtschaft wieder gedeihen und. Ich bin in der Krise. Achso, doch, ne? Und du hast erzählt, dass heute keiner gekommen ist. Im Käseladen war nicht viel los heute. Käseland. Boah, ihr habt alle heute schon was gemacht. Du warst im Museum. Ja, du warst. Im Käseladen. Und ich habe geschlafen und irgendwann bin ich aufgewacht, weil die Mitbewohnerin Post bekommen hat, Pakete. Hat er die aufgeweckt? Der Postler hat mich aufgeweckt. Ich hätte noch ein Thema. Eishockey. Eishockey? Ja. Mhm. War gestern Eishockey. Ich habe gestern, was war denn das? Ja, auf Reddit irgendwas gelesen drüber. Du warst im Museum, hast du vorher gesagt. Was war denn das? Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Ich war heute mit dem Fabian, einem Freund von mir, im Sigmund-Freud-Museum. Den habe ich eingeladen zum Geburtstag. Und ich habe mir eh nicht viel was erwartet und ich bin nicht enttäuscht geworden. Das ist nicht so super, gell? Ja, es ist eine Altbauwohnung. War es nachher wenigstens? Ja, also du zahlst 10 Euro Eintritt dafür, dass du eine Altbauwohnung und ich weiß nicht, wie er zu diesen ganzen Dings, wie heißen die, Audio Guides steht, gell? Mhm. Aber ich finde, echt, der Autist in mir sträubt sich mit allem, was übrig bleibt, weil es wird so viel Bullshit und langweilige Scheiße geredet und ich kann aber nicht abbrechen, weil ich mir denke, vielleicht kommt was Wichtiges. Okay. Naja, aber bei einer Führung kannst du das auch nicht. Aber bei einer Führung ist es ja echt ein Mensch. Ja, da kann... Ja, da traust du dich nicht abbrechen. Eine schreien und die Goschen. Du fahrt hörst. Langweilige Null. Na ja, ich weiß es nicht. Das war ein bisschen. Ich weiß nicht, Audioguides bin ich kein Fan von. Aber es kommt drauf an, es gibt ja manchmal so Audioguides, wo du so Hauptstationen hast, wo du das Gröbste nur erfährst. Ja, das war da. Und dann so Zusatz. Stationen, ja, ist doch Sachen. Scheiß. Es gibt ja so. Das hat zwar nicht besser, aber das waren 6 Zimmer in einer Altbauwohnung. Das ist echt nicht viel. Durch, ne? Und die Couch ist nicht einmal da. Genau, ich wollte gerade sagen, die Couch ist das Highlight. Nein, die ist nicht da. Ja. Wo ist sie gerade auf Urlaub oder was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, wenigstens die Couch. aber das Einzige, was da war, Replika seines Sessels. Und was sehr spannend ist, der Sigmund Freud hat eine interessante... War das ein Pfeifenraucher? Der war Pfeifenraucher und Kokainist. Und hat dann halt sehr viel Krebs gehabt auf einmal. Aber darf ich kurz erzählen, wie der Simon Freud seine Leseposition, weil er hat nämlich extra spezielle Fertigung für seinen Sessel gekriegt, damit er schnell von seiner Schreibeposition in seine Leseposition wechselt. Das ist nicht schlecht, oder? Und zwar die Leseposition, warte, lass mich vielleicht schaffe ich es. Und zwar zurückgelehnt, diagonal, der einen Fuß über die Armlehne hängend, Kopf ohne Stütze nach hinten, das Buch über die Augen, also so kopfüber. Aber das hält er dann mit der einen Hand hoch. Ja, genau. Das ist aber nicht praktisch. Das läuft ihm alles ein. Aber dann hat ihm irgendein Freund hat ihm einen eigenen Sessel dafür gebaut. Aber der Fuß auf der Lehne? Super. Nein, da fällt mir ja das Buch ins Gesicht, früher oder später. Ja, was, vielleicht hat er nur gelesen, geschrieben. Aber das kann ich schon verstehen. Man muss eine gewisse komfortable Sitzposition haben. Ich habe so einen Klappsessel und da lege ich mich immer so ein bisschen schräg hin und da kann ich... Diagonal. Nennen wir das so? Ja, der Sigmund Freud hat es so genannt. Ja, also der ist nicht gerade am Sessel gesessen, sondern... Nein, ich meine jetzt so Cramps. Im Liegestellung vom Rücken her und nicht irgendwie von der Länge her versetzt. Und das ist mir irgendwie so. Das ist so wie Hugh Grant, der mal einen Porsche getestet hat und hat gesagt, das ist ein super Car, aber dadurch, dass. Das ist ein Supercar. Aber dadurch, dass in England die Porsches praktisch auf der anderen Seite sitzen, ist er ein bisschen versetzt praktisch, dass das die Fußpedalerie, dass er mit den Füßen ein bisschen nach links, nach rechts, nach links sitzt er, rechts sitzt er. Ja. Also er sitzt schief drinnen sozusagen. Okay. Er sitzt auf der rechten Seite. Er muss die Füße immer noch... Also er sitzt nach außen in England. Und ja, es ist halt wahrscheinlich von der Autokonstruktion so, dass dann alles ein bisschen schief ist. Aha. Und das hat ihm dann an den... Er hat gesagt, er hat it hurts on the balls. On the balls. Oh, der Arme. Ja. Aber ist dieser Sessel dort? Ja, naja, Nachbau. Okay, also. Weil ich war in Brasilien in einem Museum von irgendeiner heiligen Nonne, das man sich unbedingt anschauen muss, aber das war so ein gratis Eintritt und das war ein Teil von einem Krankenhaus. Muss man machen. Das war bei dieser Tour dabei, da bin ich einfach hop on, hop off ausgestiegen. Das ist kein Bier. Und da war diese Nonne, hat einen Busunfall gesehen und hat geholfen. Yeah. Und deswegen lieben sie alle so sehr. Also, mir ein Rätsel, gell? Also, aber was, weil sie geholfen hat oder hat sie Weil sie geholfen hat. Nein, das ist eigentlich das war das Wunder. Dass sie bei einem Busunfall, der vor der Tür passiert ist, geholfen hat. Und dann hat sie gedacht, es geht so vielen Menschen schlecht. Jetzt hat sie 30 Jahre in ihrem Zimmer das Bett wegräumen lassen. Und hat in einem Holzsessel geschlafen, der dort gestanden ist, damit sie sozusagen das büßt, weil es anderen so schlecht geht. Boah, diese und ich habe mir dann gedacht, oh, und Flagellanten sind das und ich habe mir dann gedacht, oh, ja. Na, immerhin hat sie jetzt ein Interview bekommen dafür, für diese Leiden. Ein Interview? Ein Museum. Und einmal ist der Papst dort gewesen, glaube ich, und der hat sie begrüßt und welche? Hallo gesagt zu ihr. Ich weiß es nicht welcher, weil es war alles auf Portugiesisch und also, so gut habe ich das jetzt auch nicht in Joao Baum. Sie kommen doch. Yay, wir machen jetzt wieder einmal über fremde Sprachen lustig. Entschuldigung. Kann ich mich leider nicht erinnern. Ich habe gestern ein 10-Sekunden-Video gesehen, da ist auch in Brasilien war es auch interviewt worden über Straßenkriminalität und währenddessen, dass sie interviewt worden ist, kommt einer, springt ihr und reißt ihr die Halsketten weg und der Interviewer ist ja nachgelaufen, ist ihm also den Dieb nachgelaufen. Ja gut. Das ist ja nett. Aber war sie schon mal im Arnold Schwarzenegger Museum? Nein, das ist in, wo ist denn das? Ist das? Das ist in Dahl bei Graz, Dahl, wo er aufgewachsen ist, wo die Mama noch aufgestrudelt war. Wo der Julian herkommt. Ja, genau. Der Julian? Freund von uns. Ja. Er hat ja auch einen Bruder. Ja? Ja. Zwar. Der ist öder. Ja. Das wissen wir alle, weil wir jetzt vor kurzem im Fernsehen von ihm gehört haben, weil er gerade seine Biografie veröffentlicht von hat. Julian? Nein, nicht der Julian, den kennt ja keiner, oder? Kennen wir den? Wir kennen ihn. Julian. Und der hat einen älteren Bruder, deswegen mit so gedacht, what's up? Ich glaube, es gibt mehrere Julians im Arnold Schwarzenegger Museum. Das ist das Geburtshaus vom Arnold Schwarzenegger. Mhm. Es zahlt sich voll aus. Ich glaube, die 8 Euro sind extrem, und ich glaube, nur 6 Euro, ich weiß es nicht, sind extremst gut investiert in dem Museum. Es ist ein kompletter Vollschaß. Ja, das denke ich mal. Es ist ein Bett dort. Aber das ist nur deine private Meinung. Das ist nur meine private Meinung, ja. Soll es bitte jeder selber ein Bild vom Arnold Schwarzenegger Museum machen? Ja, bitte, geht's hin. Schaut euch das an. Dort steht ein Bett, das so ähnlich ausschauen könnte, wie das, in dem er geschlafen hat als Jugendlicher. Ja. Und ich mir gedacht, gute Idee eigentlich. Das ist so ähnlich ausgeschaut. Na, vielleicht so ähnlich ausschaut. Eine Rekonstruktion. Geil. Und es ist eigentlich ja im Haushalt ein bisschen was umgebaut. Und sehr zu empfehlen auch das Karl-Geger-Museum. Karl-Geger, das ist der in Semmering, oder das ist der mit Semmering, ja. Alter. Wie heißt das? Du bist sehr gut, ich bin nämlich nicht so gut gewesen. Ich war im Semmering umwandern mit einer Freundin und wir sind zu diesem Karl-Geger-Museum gekommen. Ritter von. Genau, und wir haben beschämenderweise keine Ahnung gehabt, wer das war. Das ist der vom 20er, vom Alten. Ja, eben, genau. Der Typ hat ein Bord gehabt, oder? Und ja, aber du meinst den Duffinger. Stimmt, ja. Das ist der vom Nein. Der von ganz Alten, ja. Genau, der von, naja, ganz Alten, der von dem, wo der fuhr war halt. Ja. Im Umlauf. Hat der einen Semmering gebaut? Der hat die... Der hat den ganzen Berg gebaut. Der hat den Semmering gebaut, ja, genau. Bord. Nein, der hat die Bahn gebaut. Ja. Der hat die Semmeringbahn baut. Also Tunnel sprengen und so. Darf ich da mal ganz kurz eine hupfen? Ja. Ist es nicht ein bisschen pervers, wenn man sich denkt, was ist denn 60 Kilometer östlich vom Semmering? Östlich? Mhm. Niederösterreich? Na, 60 Kilometer östlich vom Semmering ist flaches Land. Und ich finde es so geil, dass die Österreicher sich darauf abfeiern, dass sie da die bedeutendste Gebirgsbahn des 20. des 19. Jahrhunderts gebaut haben, anstatt dass sie einfach sagen, so fahren wir nicht durch Ungarn, gell? Ja. Aber Ungarn war damals ein anderes Land. Ja, eben. Na, vielleicht ist wer geschmiert worden. Na ja, es war Transletanien, Cisletanien, aber es ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur dumm. Es war eher zum Beispiel die tolle Geschichte, gell, vom Museum. Es war nämlich so, dass das Museum, das war früher mal so ein Bahnwärterhäusl oder so irgendwas, und wo der Bahnhofsvorsteher selbst drinnen gewohnt hat. Und wir sind dort reingekommen. Und anscheinend hat die ÖBB diese ganzen alten Häuseln verkauft oder so. Ja. Und irgendwie haben ehemalige ÖBB-Mitarbeiter sie das irgendwie gut erstehen können. Auf alle Fälle hat der dort drinnen lebt, gekauft. Da sind unten 4 Räume, oben 4 Räume. Er hat gesagt, er braucht die oberen 4 nur, bei den unteren macht er irgendwas. Und er ist sowieso immer da, deswegen hat er sich gedacht, mache ich ein Museum draus. Mhm. Jetzt hat er einfach selbst ein Museum gemacht. Scheiße. Ja, das war voll cool. Über wen und oder über was? Über den Karl Geger. Und wir sind im ersten Raum gestanden und der hat uns, erstens hat uns Bier verkauft, das war extrem gut für unsere Wanderung. und der hat uns einfach im ersten Raum drinnen erzählt, was der so gemacht hat. naja, da mal angefangen und wir haben noch immer nicht gewusst, was er jetzt eigentlich gemacht hat, was da passiert in dem Museum. Und wir haben uns dann kurz gefragt im zweiten Raum, ob wir jemals erfahren werden, um was es geht im Museum. Wir haben es dann erfahren, Gott sei Dank. Aber sehr spannend, er hat es sehr liebevoll zusammengetragen. Warum ist er gegangen über dem Museum? Um einen Karl Geiger, um sein Leben. Ach so. Also eine Person, von der du vorher noch nie was gehört hast? Ja, aber ich bin im Nachhinein draufgekommen, in der Nähe von Bahnhöfen sind sehr oft Gegergassen. Ach so. Mhm. Das stimmt, gell? Mhm. Kommen wir auch in Graz ist es so. Am Donauradweg, irgendwo zwischen Linz und Krems, da gibt es auch so ein verlassenes Bahnhäusel und das schaut auch interessant aus. Hat sehr, sehr damals 2012 ziemlich devastiert schon ausgeschaut. Aber ja, ich mag so. So ja, schön. So Bahnhofshäuseln, wo ja, es ist halt so die Bahnhofsvorsteher drinnen wohnen. Die wohnen alle selbst drinnen, in jedem Bahnhof, meiner Meinung nach. Ja? Außer so große Bahnhöfe. Bahnhof so wie Wien. Westbahnhof, da wohnt keiner. Max aber Gold, sonst? Max Gold hat einmal gesagt, es sollte überall einen Bahnhofsbischof geben. In jedem größeren Bahnhof sollte es einen Bahnhofsbischof geben. Warum? Der kümmert sich dann um die Seelsorge. Ja, um die gerade Schweres tragend durch die Gegend gehen. Ja, Max Gold. Was ist Gold? Der Max Gold. Max Gold hat das gesagt, ja. Okay. In einer seiner Geschichten hat das. Also in Wien ist es auch im 10. Nehmen, ja, nehmen Bahnhof in Wirklichkeit. Hinterm Heeresgeschichtlichen Museum. Ah, was ja. ist da? Gegergasse. Die Gegergasse. Ach so. Ja. Hast du gerade nachgeschaut? Ja. Also das interessiert ja, wie Straßennamen interessieren mich. Fun with Straßen. Naja, aber warst du das letzte Mal im Museum, Tom? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war die Joseph Cornell-Ausstellung, aber das haben wir eigentlich auch noch deswegen angeschaut, weil der West Regisseur vom... Ja. Alles schon erledigt. Alles abgespeichert offensichtlich. Ihr vergisst es nicht. Wir wiederholen uns. Wir kennen jetzt Folge 5. Wir können eigentlich hier wieder aufhören. Wir sind wieder am Anfang. Ach, das ist gut. Die Menschheit braucht Wiederholung und Kontinuität. Sie merken es ja sonst. Sie merken es. Das ist ja ein Bildungsauftrag. Sie baden gerade ihre Hände darin. Was? Kennen Sie den Spruch noch? Ja. Das fällt mir jetzt Palmolive. Was? Andere Generation. Ich wäre ein bisschen gerne in deinem Hirn manchmal. Für Seife sagt mir das Internet. Ja. Okay. Na und wenn du durch die Straßen gondelst, du fährst immer Fahrrad, haben wir in der letzten Episode, weil ich Angst vor Autofahren habe, genau. Und du selber bist auch kein Autofahrer. Na, ich wollte aber auch das mal ist eine ohnehin super Überleitung. Einmal fragen, ob sie, was war denn euer erstes Auto? Meine Friseurin hat mir nämlich erzählt, ihr erstes Auto hat es gar nicht gehabt. Sie war immer die Fahrerin. Mhm. Ist immer mit fremden Autos gefahren, während sie die BesitzerInnen besoffen haben am Land. Und dann hat sie einen Unfall gehabt und sie hat das Auto kaputt gemacht und hat dann praktisch so aus Solidarität die Hälfte zahlt und hat dann kein Geld mehr gehabt für das eigene Auto. Ja. Aber was ist Schuld am Unfall? Ich weiß nicht, was David das ist. Es ist glatt und du fährst halt irgendwo und dann birgt dann ab und du verreist Steuer oder irgendwie solche Sachen. Ne? Ah, ja. Mit 20 oder mit 19, mit 18. Ich bin auch, innerhalb von einer Woche zwei Unfälle gehabt. Das erste Mal bin ich am Postler hinten rein. Und beim zweiten Mal bin ich. Schalt, gell? Der Postler. Nein, der Postler, dessen Wagen umfällt und dann sagt er, der Hund ja nicht übergewicht. Nein, es war echt ein Auto und nicht so ein Bollerwagen. Wieso? Das ist ein Bollerwagen. Ja, du warst auch nie im Krieg, oder? Wo die Oma abends im Bollerwagen raus musste, um irgendwelche Nein. Geschäfte zu erledigen. Ich bin 83 geboren, über den Krieg bin ich geboren, so ein Falklandinsel ist. Ja, das sind die Kinder, die Opas und Omas nicht zugehört haben. Bollerwagen. Ich schau gerade noch. Ein Bollerwagen? Also ein Leiterwagen. Ja, aber du Bollerwagen, nicht Leiterwagen. Ja, Leiterwagen das, weißt du, was ein Leiterwagen ist? Ein Leiterwagen war weißt du, was ein Bollerwagen ist? Nein. Das ist gleich wie ein Leiterwagen. Die mein, Frage erstes, war mein erstes Auto. Ich habe eigentlich nie ein Auto gehabt, aber ich habe viele Autos gehabt. Besessen hast du noch keins. Besessen habe ich noch keins, genau. Das erste Auto, mit dem ich oft gefahren bin, das war ein Mercedes. Oh. 230 TE. Also die stabilen Autos, die nie kaputt gehen. Ja, der war eigentlich echt. Der war so Baujahr 78 oder sowas und mit dem bin ich noch bis spät in die 1990er gefahren. Du warst der Held, oder? Bis Pickerl immer gekriegt hast. Mercedes 290 oder 230. Warst du da passend angezogen? Ja klar, ich war einen Hut aufgehabt und Autofahrerhandschuhe und dann schon So stelle ich mir den Hansi vor. Was am Schluss? Ein Schal? Ein weißen Schal? Ein Schal, der dann mitfliegt. Und so ein Lederhaum. Schatz, ja, es war das alte Auto vom Vater. das seiner Mutter geschenkt hat, wie er sich einen neuen Mercedes gekauft hat. Und die Mutti ist halt damit nie wirklich gefahren, weil bei uns daheim fast mit dem Radl. Und ich war dann halt der, der dann das Auto hat haben dürfen zum Autofahren. Weil bei uns ist es so, am Land, gell, brauchst du ein Auto, sonst bist du eingesperrt. Ja, und stimmt. Es war eigentlich ganz nett, weil ich war dann halt immer der Fahrer oder immer halt meistens der Fahrer und ich war nüchtern und ich habe halt dann zugeschaut, wie die anderen immer betrunkener waren und habe sie dann heimgeführt. Und irgendein Arschloch hat mir dann meine CD-Sammlung aus dem Auto gestohlen. Na. Ja, da waren alle guten Beatles-CDs drinnen. Also ui, praktisch alle Beatles-CDs. Aber da hast du selber gekauft wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Ja. Ah. Alles für 200 Schilling beim Kastner. Da hat sich gefreut. Da hat der Kastner nämlich noch CDs gekauft. Aber ich hat es auch einen Kastner gegeben. Bei uns auch. Bei uns hat es auch Kastner gegeben. Das war noch richtig gut angeblich. Also ich na, der CD haben sie schon aufgegeben, glaube ich. Aber es hat bei uns immer so in den Netzger Nullerjahren immer einen DJ gegeben. Das war irgendwie der totale Spezialist. Der war immer, den habe ich dann später DJ immer... Nein, nicht der Kastner selber nicht. Aber sind Angestellter. Und dann habe ich dann immer wieder auf Konzerte getroffen, wo man sagt, okay, da gehen die Spezialisten hin, auf Radiohead in der Wohlheide und Turbo Negro. Yeah. Solche Sachen halt, ne? Ein lustiger. Turbo Negro ist schon cool. Ja, naja, jedenfalls. Und Donnerstag kannst du mir kaufen, weil nichts mehr an diesen Mercedes. Nein, den gibt es leider nicht mehr, den Mercedes, weil mein Vater hat dann wieder sich ein neues Auto gekauft. Nein, die Mutti hat sich ein neues Auto gekauft, ein Peugeot, mit dem bin ich dann gefahren. Und den alten Mercedes, den 230T, den weißen, den hat mein Vater dem Sohn seiner Cousine für ein kleines Bier verkauft. Das ist sicher ein Mechaniker, oder? Nein, der ist dann noch relativ lange mit dem Klang durch die Gegend gefahren und dann hat er ihn auch weggeschmissen. Der Sohn seiner Cousine? Wie steht der zu mir? Ist es? Ja, jetzt lass mich ganz kurz überlegen. Denk klar. Und weißt mit dem Peugeot so zufrieden, während die Biene nachdenkt? Ja, so kann ich nicht arbeiten. Hat das Oma, weil meine Schwester ist überhaupt nicht zufrieden mit dem Peugeot gewesen, obwohl es noch 20 Jahre gehabt hat, länger sogar. Aber das Ding oben hat es reingekriegt, dann ist er nicht angesprungen. Ein 106er war es. Das weiß ich nicht, was für einer war. Er fährt noch immer, also jetzt fährt er mit meiner Schwester. Und dann bist aber du der ist ziemlich cool, weil er hat nämlich so Making-Out-Roof gehabt. Das ist halt Making-Out-Roof? So ein Glasteil, wo du halt, wenn du die Sitze hinterklopfst, kannst du ein bisschen Sternal, romantisch. Das Sternal schauen und so. Und ein bisschen komplett zurück? Ja. Also nicht nur die Kippen. So, total lieb. Also, nein, nur Glasdach, also kein Schiebedach. Weil Schiebedach rinnt es eine. Da rinnt es eine, ja. Genau. Ach, das ist schön, ja. Also, und dann später noch ein Peugeot, bist du ja schon in die schöne große Stadt gezogen. Bin ich schon längst in der schönen großen Stadt gewesen. Ich bin ja mit dem Mercedes nach Wien gezogen. Das war richtig geil. Das ist doch eine sogenannte Sedan-Limousine, also kein Kombi, wo du viel reinbringst, sondern ganz wenig reinbringst. Oder nein, Sachen. Nein, das ist schon so ein Riesenkombi. Der hat ausgeschaut wie ein Leichenwagen. Wie, also, ein Kombi war das? Ja. Oh, das ist ein schönes Auto. Das hätte ich nicht hergeben. Den habe ich vollgestopft mit meinem Zeugs und bin dann nach Wien gezogen. Also nach der Matura, zack. Schön, das ist so eine total romantische Vorstellung. Wir sind echt einen ganzen Tag unterwegs. Und was ist im Trip-mäßig. Und obwohl ihr nicht über den Semmering Wir sind über den Wechsel gefahren. Ja, genau, über den Wechsel sind wir gefahren. Und du hast ja dann keine Beatles-Songs noch gehört, weil du CDs gestohlen haben. Ja. Was hast du, kannst du dir erinnern? Das sind die meisten so fragwürdige Momente. Was ich habe ein Kassettendeck gehabt. Und was hast du gehört? Bei der Fahrt noch? Bei der Umziehung? Da haben wir Turbo Negro gehört. Echt? Fuck the World. Ja. Nein, die Darkness Forever hatte geheißen, die Live-CD. Bin mir sogar sicher. Und das Geile am Kassettendeck im alten Mercedes war das, dass es ein bisschen gepitcht hat. Also er hat ein bisschen schneller abgespült. Und alle Lieder waren sich schneller und ein bisschen. Was bei Turbo Negro eh vollkommen in Ordnung ist. Bei Turbo Negro passt das total gut. Nein, aber wir haben jetzt so ein Kassetten mit einem Kabel gehabt, wo du einen CD-Player anstecken das können. Weißt du, was ich meine? Kennst du euch aus? Ja, da steckt man heute so ein Telefon an. Einmal Adapter. So, ja, und Zigaretten. So Adapter-Kassetten im Prinzip, genau. Und ja, mit dem Peugeot bin ich auch viel durch die Gegend gefahren und alles Mögliche erlebt und getan und so. Der ist auch, ein ganz nettes Auto, finde ich. Ist okay. Ist halt kein Mercedes, denn nur ein Mercedes ist ein Mercedes. Aber das waren im Prinzip meine Autos. Ich habe nie ein eigenes besessen und wenn alles gut geht, wäre ich ja nie ein eigenes besessen. Du wirst lachen. Ich habe mir letztens eine Zeitschrift vor die 70er, Ende 70er Jahre durchgelesen. Die Zeitschrift, wo ich immer meine Werbeartikel aussuche, von Firmen, die es nicht mehr gibt. Schöllerbank zum Beispiel. Schöllerbank gibt es nicht mehr. Steinway-Klavier oder Länderbank. Länderbank wünscht ihnen. Und alle hat es nicht mehr gegeben, bis auf eins wird immer bleiben: Mercedes-Benz. Das ist tatsächlich richtig. Die haben ja Wort gehalten. Du bist ja immer schon im urbanen Umfeld aufgewachsen. immer schon aufgewachsen, ja. Und du wirkst noch immer. Wann hört denn das endlich einmal auf? Ich habe aber nie ein Auto besessen. Mhm. Und ich bin auch ganz schlecht im Autofahren. Aber ich bin einmal alleinig gefahren, glaube ich, im Auto. Ohne Beifahrer und Beifahrerin. Das war voll erwachsen eigentlich. Bekannte von mir hat sehr, aber in den Führerschein und natürlich ja. Schon ja. Nein, ich bin einfach so gefahren. Naja, wobei, aber was willst du mit deinem Führerschein alles machen, Bine? Der wirklich wichtig ist er der ja nicht. Ja. So um 3 in der Früh in einem Lokal. Um 3 in der Früh in einem Lokal, wenn jemand sagt, hey, bitte gib mir die Telefonnummer. Nein, wenn eine Freundin von mir was möchte, ist passiert? Nein, eine Freundin von mir hat einen sehr netten Mann kennengelernt und wollte ihm die Nummer geben und hat nichts zum Schreiben gehabt. Und ich habe dann gesagt, ja, warte, und dann wollte ich meinen Führerschein zerreißen, um dort ihre Nummer raufzuschreiben, damit sie es ihm geben kann. Aber da hat es schon Handys gegeben und sowas. Ja, ja. Man hätte sich nicht mal da einsperren. Man hätte auch zur Bar gehen können und sagen, ja, gib mir einen Zettel und dann stehst du. Ich hab's kurz versucht, meinen Führerschein zu zerreißen. Ich bin froh, dass ich es nicht geschafft habe. Und ich habe dann nur die Hülle vom Führerschein, die eine Bibi Blocksberg ist nämlich. Die habe ich mir damals raufgezeichnet vorne. Okay. Und ja, ich habe es versucht, den Führerschein zu zerreißen, habe es nicht geschafft, habe deswegen nur die Hülle genommen und es ist gut gegangen, glaube ich. Sie ist noch immer Single. Also es ist voll gut gegangen. Sie hat seitdem keinen Mann mehr. Nein, das ist, also da schweige ich drüber, gell? Liebe Grüße an Sie. Ja, man kann vieles machen mit seinem Führerschein. Ja, man kann auch einfach nur Auto fahren damit. Eine Bekannte von mir hat jetzt vor kurzem versucht, den Führerschein nachzumachen, die ist jetzt um die 30 und theoretisch passt es, aber sie hat Angst vor dem Autofahren eigentlich und sie hat es eigentlich in der Praxisprüfung nicht geschafft. Ja. Das kann ist halt, wenn du im normalen Leben drin steckst, wo es sehr, sehr durchgeplant ist und ist es schwer, echt schwer. Oder ältere Damen jetzt einmal so gesagt, wo der Opa in Herzinfarkt, also ja, ich stelle mir das so vor, ich bin sicher 5 Jahre nicht mehr Auto gefahren. Wisst ihr, ich kann das nachvollziehen. Ja, gut, du kannst ja immer nur auf ein Fahrzeug mit Automatikschaltung, ne? Aber ja, einen Führerschein brauchst du nicht mehr erwerben, sozusagen. Ja, stimmt, ne? Ja. Ja, meine Mama hat jetzt da Automatikauto, aber ich glaube, sie würde es mir trotzdem nicht borgen. Also, es gibt nur mehrere außer von deiner Mama. Wisst ihr, was echt cool bei meiner Mutti ist? Die hat in ihrem Leben, die ist jetzt in Pension gegangen, und sie hat in ihrem Leben kein einziges Mal getankt. Das ist voll geil. Kann gut Auto fahren, fährt ein Auto und so. Ja. Hat noch nie getankt. Wie sie noch jung war, hat ihr Vater getankt. Danach hat mein Vater getankt. Und ich find das so scharf, dass die nie getankt hat. Also. Das ist ein gut geregelter Haushalt. Auto war immer voll getankt. War immer praktisch. Nie die Frage, wie tankt man? Also die kennt jetzt wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, also ich traue es zu, dass er das schnell auserfindet, wie man tankt. Gell? Mhm. Aber ich finde das geil, du bist 65 Jahre alt und hast mir nie gedankt. Hast mir nie gedankt. Sogar ich habe schon gedankt, glaube ich. Ja. Aber ich bin halt wirklich von oben bis unten mit Benzin überkostet. Oh, auf der Tankstelle, oder was? Das war ein bisschen scheiße. Wow, eine Wette entlösen, oder was? Feuershow. Nein. Da war ich 5, 4, 3 oder 2 oder sowas. Also kleiner Mensch. Kennst du den Spruch? Ich liebe den Geruch vom frischen Napalm am Morgen. Ja, ich kenne das immer. Das war das nicht. Und ich wollte dann tanken und haben Papa gesagt, Papa, ich möchte mich tanken, gell? Und der hat halt gesagt, na, probierst du das halt, gell? Ist schon irgendwie dabei gestanden, aber ich habe dann halt losgelassen und dann so. La Fontaine, ja. Ich kann mich nicht wirklich an die Geschichte erinnern, aber alle lachen immer sehr, wenn sie erzählt wird. Ich wollte mir als Kind rasieren. Habe ich dann auch gemacht, so wie der Papa halt. Ja, ne, muss man geschnitten machen. Gleich mal, aber. Ja. Ich glaube, Kinder machen halt gern probieren. Das, was die Eltern machen, machen es noch. Ja. Ich habe auch immer selber mir Milch machen wollen, also warm machen wollen, aber ich habe nicht gewusst, auf welche Stufe. Das ist, ja, einmal hat mir die Mutter überrascht und die hat mir dann die Milch auf die richtige Stufe gedreht. Aber es ist nichts passiert. Ich habe immer, also heimlich packen wollen und ich habe aber das mit den Rezepten nicht so heraus gehabt und ich habe einfach gedacht, ja, da mache ich so einen normalen Biskuitdeck und da ist gestanden Grundrezept Biskuitdeck und es sind keine Mengenangaben dabei gestanden, weil es ist nur gestanden, was halt dazu gehört. Und dann habe ich gedacht, ja, das erste Mal backen, das kann ich schon. Das mache ich dann so nach Gefühl halt. Und ich habe dann oben so Pfirsichspalten, glaube ich, eingelegt und habe das dann gebacken und dann ist unterhalb alles geschwommen. Oben hat es schön ausgeschaut, aber unterhalb war ein bisschen zu viel Flüssigkeit, glaube ich. Hat nicht so funktioniert. Wie alt warst du da? Ja, nicht so alt, glaube ich. So 32. 5-4-3-2-1. 5-4-3-2-1, machen wir es eher so, sagen wir das so. Ich kann euch aber von meiner Autofahrgeschichte, ich habe mehrere Autofahrgeschichten. Ich habe, na, einmal bin ich alleinig gefahren und da ist im Radio gekommen My Favorite Game von den Cardigans. Mhm. Und kennt ihr das Musikvideo dazu? Na? Im Musikvideo fährt eine Frau alleinig im Auto und legt halt dann einen Ziegelstein aufs Gaspedal. Und es ist so ein Cabrio und sie fährt auf so einer amerikanischen Landstraße mehr oder weniger dahin. Und am Ende fährt sie bei der Brücke runter. Der Moment, sie steigt über die Windschutzscheiben drüber und setzt sich vorne auf die Motorhaube. Ja. Aha. Du musst nicht spoilern, um etwas spannend zu machen. Entschuldigung. Wir wissen nicht, was nachher passiert. Ich schon, ich weiß eh, aber. Auf alle Fälle ist das Lied im Radio gekommen und ich möchte, ich will jetzt doch nicht mehr alleinig Auto fahren, bitte. Hast du gefürchtet? Ich habe mich wirklich gefürchtet. Ja, also du hast weder ein Cabrio gefahren, noch hast du einen Ziegelstein im Auto gehabt, noch hast du die über die Windschutzscheiben drüber. Ich bin mitten in Graz gefahren vor allem. Ja, da muss man ja lenken, da kann man nicht vorne umsitzen wie eine kühle Figur, das geht nicht. Spürt sich nicht. Das erste Mal, als ich alleinig gefahren bin, ohne Mama bzw. ohne Fahrlehrer, da war eine gute Freundin von mir dabei und wir haben uns gedacht, wir sind total erwachsen an dem Tag und fahren alleinig zum IKEA. Und dann bringen wir Gleichenberg das, oder dann, die Gleichenberg ist weiter weg, die haben keine Care. Seiersberg. Eine Ortschaft, die Leichenberg hast. Na, Gleichen. Gleichenberg. Wir haben so ein bisschen morbider, gell, in der Steiermark. Gleichenberg. Wo wohnst du? Leichenberg. Ja, da war ich schon mal bei einem Leichenschmaus. Und jetzt ein bisschen benehmen, gell? Buben. Und dann waren wir beim Stark, der ist ein Holzzuschnitt. Großhändler. Händler, ja, genau. Danke sehr. Und dort haben wir sehr erwachsene Platten gekauft. Kurz vor Dienstschluss von denen haben diese Platte rausbefördert auf einem Wagerl und dann sind wir draufgekommen, sie ist zu groß und passt nicht ins Auto rein. Mhm. Und nachdem wir schon die ganze Zeit geredet haben, wir sind so erwachsen und wir kennen das alles alleinig und wir checken das alles so gut, haben wir dann beschlossen, es ist jetzt soweit, wir rufen unsere Mamas an und fragen mal nach, was wir jetzt tun sollen. Mhm. Der Stark ist dann gekommen, also ein Mitarbeiter vom Stark hat uns das Wagerl weggenommen von der Platte, weil das war eine kurzfristige Überlegung, ob wir mit dem Wagerl einfach heranfahren. Hat uns das weggenommen und dann sind wir da gestanden. Und die Mamas haben gesagt, ja, sie wissen jetzt auch nicht so genau. Sie hätten anscheinend ihre Mamas noch anrufen können. Vielleicht war da noch was zu holen gewesen. Man hätte vielleicht auch die Väter fragen können. Die stimmt, wissen doch meistens mehr. Ja, die, so holztechnisch. Ja, wir haben dann ein Taxi bestellt, ein Großraumtaxi. Ja. Das ist geschickt. Ich hätte stehen lassen. Ich hätte drauf geschissen. Das war eine teure Platten, das war mein Schreibtisch. Das ist mein Schreibtisch geworden. Also ganz ehrlich. Ich habe die Platten heute noch zerteilt in verschiedene. Sowas schmeißt man dann auch nicht weg, wenn man weiß, es war mühevoll. Nein, ich habe die Platten zerschnitten und was anderes draus gebaut, aber ich habe es immer noch. Ich habe mal früher, wie ich noch in Krems gearbeitet habe, bei einer Eishockey-Importfirma, wir reden da über Eishockey, gell? Habe ich einen Weihnachtsgutschein bekommen vom Intersport damals, vom Eibel, und habe mir ein Trampolin gekauft und habe es auch in das Auto gekriegt. Mhm. Dann habe ich es in der Tiefgarage so hinter so einem Pfeiler gestellt und bin heimgefahren und habe mir einen Hänger geholt. Oder bin mit meinem Papa mit dem Hänger gefahren, weil ich selber kann nicht mit dem Hänger zurückschieben, das geht auch nicht. Das geht, du musst nur anders denken. Ja, aber das ist ja internalisiertes Wissen, oder wie sagt man da? Es ist ein intuitives Wissen, ach so, ja, das ist ein anderes. Ja. Das traue ich mir aber ehrlich gesagt noch zu, Anhänger fahren. Du warst also ein Achser, zwei Achser darf ich nicht. Ich weiß nicht. Man kann sich spülen, aber im Straßenverkehr. Also, naja, ich traue mich Bollerwagen fahren. Oh, das auch. Leiterwagen. mit so einem Rosenmähertraktor. Oh, das würde ich voll gerne mal machen. Kollegin von mir, die hat einen Papa, der einen Rosenmähertraktor hat, und sie hat gesagt, ich darf einmal im Sommer ins Burgenland kommen, Rosenmähertraktor fahren. Na, wie toll. Geile Scheiße, gell? Oder ich freue mich jetzt schon voll drauf. Ich werde dann auf den Rosenmähertraktor drauf sitzen. Und voll schnell dahin fahren. Du musst unbedingt Gummistiefeln anhaben. Was ist denn das für ein Film? Ist es nicht Fincher, Lynch? David Lynch ist es, A Straight Story. A Straight Story, ja, genau. Super Film, ja. Ja, war super, ja. Aber wir gucken, wir waren schon über das geredet, haben wir nicht? Nein. Nein, ich glaube nicht. Wir wollten eigentlich über was anderes reden, denn über selbstfahrende Autos, aber nicht ja, über selbstfahrende. Nein, aber jetzt, zu dem kommen wir jetzt schon um. Ich war mal auf einer Party und da sind zwei dann zur Tanke gegangen, weil es noch Alkohol Nachschub holen wollten. Und dann sind sie ewig lang nicht auftaucht und dann sind sie kichern zurückgekommen. Und sind, inzwischen mit einer Straßenwalze spazieren geworden. Yeah, du hast war angesteckt oder was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht so genau. Manchmal damit, dass nicht mehr passiert. Sind eine Runde mit einer Straßenwalze gefahren und dann wieder zurückgekommen. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir nur gedacht, puh. In Hossenstall oder in Den oder wie heißt die Disco in Graz, wo der Maurice Manuel ist? Was? Wer ist Bollwerk? Bollwerk, genau. Hosenstall gibt es auch, es gibt ein Lokal, das heißt Hosenstall. Also, nein, die Biene und ich, wir haben einmal ein Erlebnis gehabt mit einem Cabrio. Ein Cabrio-Fahrt durch Graz. Das war wunderschön. Wir aber waren, das erzählen wir anders das, mal. Und wieso nicht? Ich würde es gerne jetzt erzählen. Ja, das passt jetzt so gut. Es war Frühling. Jetzt, wo wir zusammen sind. Es war wirklich Frühling. Mhm. Es war Frühling. Es jetzt, war, wo wir zusammen sind. Jetzt, wo wir so... Achso, wo wir zusammen sitzen. Hansi hat was falsch verstanden. Wer würde eine Geschichte erzählen? Der Hansi? Der Hansi hat unsere Beziehung nie so verstanden wie ich. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist die Kühe, war die Folge. Biene, erzähl die Geschichte von der Cabrio-Fahrt in Graz. Wir erzählen sie zusammen, oder? Jetzt, wo wir zusammen sind. Aus der Rubrik, wie wir zusammenkamen. Wir waren auf dem Konzert. War das ein Konzert? Das war ein Konzert. Mein Bruder hat gespielt. Bitte, wer? Mein Bruder hat gespielt. Na, kann man noch erinnern, ich war betrunken. Und wir sind irgendwie durch Graz gegangen. Und dann ist ein Auto neben uns stehen geblieben. Ein Cabrio. Und die Belly. Ein VW Golf. VW Golf, genau. Das ist ein Belly. Die Belly, so hat das Mädel geheißen. Ist das am Kennzeichen gestanden? Nein. Belly und Maurice. Maurice. Und die Belly hat rausgeschaut und gesagt, Entschuldigung, aber wo ist denn da? Das Bollwerk. Und die Biene hat sie dann probiert zu erklären und angeblich bin ich dann schon am Rücksitz gesessen. War das am Nachmittag oder war es am Abend? Nein, das war mitten in der Nacht irgendwann. So. Und ich bin dann den Weg erklären versucht, weil es war wirklich weit eigentlich. Und der Hansi ist einfach über diese, also so über wie man in ein Cabrio einsteigt und ist am Rücksitz gesessen und so hat dann gesagt, wir führen euch dorthin. So wie das der junge Sascha Hähn immer gemacht hat. Ja, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also, und ich glaub, das Hansi, du bist dabei am Maturaball über die Pudel gesprungen. Ja, das müssen wir nicht, weil das ist du bist ja sehr, sehr groß. Ich bin's, gell? Danke, Tom. Ja. Und voll sportlich. Also absolut. Eben. Und dann sind wir halt mit dem Cabrio quer durch Graz gefahren. Und haben ein Bier getrunken, weil die haben uns ein Bier gegeben. Und haben geschrien und Prolo-Ux-Ux-Musik gehört. Ja, so wir wollten immer Gigi D'Agostino oder Scooter hören, aber das haben sie nicht alles haben sie gehabt. Das haben sie nicht gehabt. Unsere Musikwünsche sind nicht erfüllt. Darf ich kurz unterbrechen? Das, was wir vorhaben, ist auch so ein bisschen Scooter-mäßig. Wir wollen einmal eine Podcast-Episode machen, in dem wir nur unsere Podcasts immer hören, preisen. Und eigentlich ist es eigentlich nichts anderes als das, was Scooter am Anfang ihrer Karriere gemacht haben. Sie haben nämlich die DJs gepriesen, die sie verehren und haben dazwischen Hyper geschrien. Genau. Und das war dann eher Hit-Single. Ja, sicher. Ja. Karl Cox, Sven Faith, du haben es geschrieben. Marusha! Hat Marusha eigentlich noch immer gefärbte Augenbrauen? Weiß ich nicht. Ich habe von Marusha nur gehört, dass sie Vegetarierin ist. Also halb Vegetarin, halb vegan und hin und wieder isst sie. Also Flexitarierin. Ich weiß nicht, ob es stimmt, gell, aber das ist halt. Warte nicht bei holt mich hier raus. Die Geschichte erzählen wir da jetzt noch. Also Geschichte? Ja, wir sind dann im Endeffekt. Waren in der Disco? Ja, von der Disco. Wir haben sie dann zur Disco gebracht. Das ist ein Land-Disco. Und unterwegs hat es geblitzt. Und da ist ein bisschen schnell gefallen. Und wir sind dann währenddessen darauf gekommen, dass die Belly einen Freund hat und der Maurice das leider nicht ist, was Maurice sehr weh tut. Ja, das hat immer so. Aber Maurice hat Auto gehabt. Wir müssen die Namen weg, die Geschichte müssen wir ausschneiden. Nee, die kennt ja eh keiner. Voll gemein, ja. Das ist, wenn der Maurice das hört. Das war sicher ein Spitznamen. Die hören das nicht. Nein, das schneiden wir aus. Ich schneide es aus. Sollen wir die Geschichte nochmal erzählen mit Piep? Mach einfach immer Piep. Ich mag so Piep-Töne drüber. Ja, was für viel Arbeit das ist. Ja gut, ich mach's. Jedenfalls, dann hat die Belly hat dann den coolsten Satz ever gesagt. Und zwar, bitte. Heute bin ich zu wie der Bill am Sonntag. Und allein nicht deswegen. War das, sind das Steirer gewesen? Ja. Marusha. Ob es die heute noch gibt? Ja, die gibt es ganz sicher noch. Und wie lange ist die Geschichte? Wie lange ist es her? 6 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre. Ja. 6 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre. Es ist schon länger her. 1000 Jahre. Und das Tolle war, dass wir haben gar nicht so danach ausgeschaut, als würde man in diese Disco gehen. Wir waren aber dann im Endeffekt auch nicht drinnen, weil die Belly war zu jung, hat nicht eine dürfen und dann. Ja. Dann sind wir mit allen zusammen ins Kuh gegangen. Ja, nein, aber es ist cool. Und Belly und Maurice waren mit uns im Kuh und die haben sich gar nicht auskennt. Aber wir haben uns wohl gefühlt. Muss man da ein Hausbrauch wissen im Kuh? Ja, im Kuh, das ist nicht so wie ein Disco. Kannst einfach im Kreis gehen. Ja, das ist gut aber für da Lokal. Ja. Na, und wie jung war dann die Belly, um Gottes Willen? Warum kommst du denn in die Disco? Die war 15, glaube ich. Und die anderen waren schon 6. Der Maurice muss schon älter gewesen sein. Hoffentlich, der hat Auto, der ist Auto gefahren. Die ist schon 18. Sie war vielleicht wirklich 15, gell? Man weiß es sie nicht. War 15, ja. Und sie hat mich aber noch aus dem Kofferraum raus mit ganz viel Parfum besprüht, weil sie gemeint hat, das kommt besser an dann in der Disco drinnen. Und ich bin nur so da gewesen und ich dachte, Bekannter von mir sagt Parfum immer Hurendiesel. Ja, genau. Also es war dann Hurendiesel auf mir drauf überall. Heute bin ich zwar wieder ein bisschen am Sonntag, das ist die Konklusion der Geschichte, ist wirklich schön. Ja. Naja. Ich glaube, meine Autogeschichten sind eh interessant. Wieso? Na, erzähl einmal, hast du eine? Ja, ich habe ein paar Unfälle gehabt. Oh, immer dieselbe Marke. Personenschaden? Nein. Personenschaden? Marke. Nein, ich weiß es nicht. Nein, einmal bin ich von hinten, also ich bin einmal gesandwiched worden. Mit meinem damals neuen Auto. So wie die Bibi Blocksberg. Was, die auch? Was ist mit der Bibi Blocksberg? Was? Und einmal bin ich selber, habe die Fahrbahn verlassen, weil es ja, rutschig war. Ui. Und einmal bin ich in einen Postler hinten rein. In einen Postler? Erzählt. Ja, in das Auto, in ein Postauto hinten rein. Also ich habe gedacht, in den Postler? Nein, in die Post. Und jetzt habe ich eigentlich nur mein zweites Auto. Also ich bin da sehr, sehr... Ich komme ziemlich lange mit einem Auto aus. Und das ich ist wohl gut, oder? Das ist so, wie lange kommst du mit deinem Chabon aus oder so? Ich komme sehr, sehr lange mit dem Chabon aus. Ich komme wohl lange mit meinem Auto aus. Es gibt ja, es gibt du, ja, du hast jetzt ein Auto, oder? Es gibt ja Pärchen, die teilen sich eine Zahnbürste. Die teilen sich eine Zahnbürste. Ich habe heute voll Ampfiff gekriegt, weil ich aus Versehen fast die Zahnbürste von meiner Freundin genommen habe. Weil wir haben so einen Aufsatz. Ja. Also so eine elektrische Zahnbürste, die hat jetzt seinen eigenen Aufsatz. Sie hat gerade gelb und ich habe blau. Und ich bin halt, weil ich gestern Eishockey war, reden wir jetzt noch über Eishockey? Ja, reden wir gleich, ja. Okay. Was der da kriegt man leicht einen Puck in den Mund. Nein. Du warst spülen? Nein, jetzt. Du schon. Die Geschichte ganz ruhig. Ein bisschen fertig erzählt. Und sie hat, ich bin halt aufgestanden und die war noch so Restfett und so. Und torkel halt so zur Zahnbürste und nimm sie und sie schreit, ach, du fährst mir jetzt auf. Was ist jetzt los? Und dann sagt sie, das ist ihr Zahnbürstel. Weil ich vergessen habe, auszuwechseln. Ja, weil du hast ja sonst auch so schmusen und so. Ja, aber ich verstehe das schon ein bisschen. Nein, ich verstehe es auch, aber... Also ich glaube nicht, dass die Welt untergeht, weder für sie noch für mich, wenn wir jetzt Zahnbürstel von... Ja, einmal kann es schon passieren. Aber absichtlich würde ich es jetzt also nein, absichtlich würde ich es auch nicht. Ich habe schon gerne meine eigene Zahnbürste. Ja, ja. Das ist doch eine Zahnbürste, was du meinst. Reinigt und so. Das ist für Sauberkeit. Aber elektrische Zahnbürsten, oder? Mhm, natürlich. Und du, Dom? Na, keine. Keine elektrische. Keine ich habe eine Bekannte, die tut sich nur einmal am Tag die Zähne putzen und das am Morgen, weil am Abend hat es keinen Bock mehr, das Bett zu verlassen. Okay, naja, gut. Am Abend hat es keinen Bock mehr, das Bett zu verlassen. Das heißt, sie steht in der Früh auf, putzt die Zähne, legt sie wieder zurück ins Bett und dann den Scheiß drauf. Geht in die Arbeit, geht am späteren Nachmittag noch fort, kommt nach Hause, legt sie ins Bett, quarzt ein paar, tut Fernsehen und dann schaut das Licht ab und fertig. Quarzt, also kifft oder was? Quarzen, Zigaretten rauchen. Ah, sie raucht. Die sagen immer Quarzen sagen wir. Ja, also der Verwender redet der Sprache, die man nicht versteht. Das sind die Deutschen. Ja, aber du bist ja kein Deutscher. Ja, aber die sagen halt Quarzen, da muss ich auch Quarzen also, sie sagen. Sie ist ein Deutscher, okay. Ja. Naja, sie raucht dann ja nicht, sie quarzt dann ja. Dann kann man das nicht anders. Ja, nein, ist schon klar. Ja. Und hast du das letzte Mal... Biene, du hast gepiekt irgendwo, hast zu laut reingerülpst in dem Mikrofon. Ich kann gar nicht rülpsen, ich würde voll gern rülpsen können. Wir bringen da auch bei. Ja, ich habe jetzt eher Cola getrunken. Eishockey! Ja, red mal über Eishockey. Gestern war ich in der Halle. Welcher, ne? In der Albert-Schulz-Halle in Wien. Und welcher Bezirk? Im 22. Kagran, Donaustadt. Kann man da auch so Eislaufen? Ist das auch ja. Okay. Ich habe sogar drei Hallen. Ich habe da nur eine Geschichte dazu. Ja. Nur ganz kurz, es ist eh nicht wirklich spannend. Also, wir hatten gewonnen. Die Caps haben gegen Innsbruck 4-2 gewonnen, glaube ich. Ja. Ja, das ist gut so. Es war lustig, wir sind ein bisschen zu spät gekommen. 10 Minuten haben sie schon gespielt, kaufen die Karten, wollen reingehen und sehen am Monitor, das erste Dorf holen. Dann haben wir uns gedacht, scheiße, dann sind wir halt alle, weil wir aufs Klo haben müssen, sind wir geschwind aufs Klo gegangen, haben uns dann noch schnell ein Bier gekauft und rennen, wo ich gedacht habe, dass es der richtige, die richtige Stiege ist, gell? Aha. War leider nicht die richtige Stiege, wie sie ausgestellt hat. Wollen wieder runtergehen, uns einen Platz suchen, fällt das zweite Tor. Suchen wir uns einen Platz, fällt das dritte Tor. Und wir haben alle nicht gesehen, aber wir waren bei allen in der Halle. So viele Tore sind, fallen da nicht mehr. Also ich habe von früher immer so in Erinnerung, dass da immer viel geschossen wird. Ja, ja, sicher. Aber das ist jetzt nicht also so viel. Also der KAC, meine Mannschaft hat jetzt vor kurzem 0-7 verloren daheim. Und 1-6 auswärts. Also und schon viel Tore. Wir sind hier. Schaust du da immer so, was die für Ausrüstung haben? Nein, so, Ausrüstung. Die jetzt dann Jofa stecken haben oder an Nike? Das interessiert mich gar nicht. Ah, nicht? Nein. Okay. Ich schau mal an, wie sie spielen. Wir waren letztens Eislaufen, da warst aber du nicht dabei. Krass, ja. Und komm, aber wir gehen wieder Eislaufen. Und, gell? Kannst du richtig gut? Nein, ich tue Skifahren. Ich kann nicht wirklich gut Eislaufen. Ich kann eigentlich sogar ganz schlecht Eislaufen. Ja, das kann keiner fühlen. Schlechter Eislaufen keiner fühlen. Ja, naja, aber kannst du bremsen? Kannst du bremsen wenigstens? Das ist nämlich schlecht hören tue ich gut, aber gut sehen tue ich schlecht. Hat der Papa immer gesagt. Noch einmal langsam. Schlecht hören tue ich gut, aber gut sehen tue ich schlecht. Der Papa hat schon lustige Witze. Ich kann einfach jedes Mal, wir könnten so eine Kategorie machen, jedes Mal einen Witz vom Papa. Das ist eine gute Idee. Kannst du da jetzt kurz so einen Jingle machen? So. Ja, kann man machen. Also jetzt nein, jetzt einfach singen. Damals hast du gepiekt. Was ist da los? Hört auf zu pieken. Ich hab einen Kiefer aufgemacht. Nein, das war es nicht. Dann war es was anderes. Das war der Jingle. Ja. Du sollst dann singen. Und dann sage ich. Wie bastelt man eigentlich einen Jingle? Mit dem Reaper wahrscheinlich. Wir möchten nämlich einen Fetzenschädel-Jingle machen. Mhm. Passt. Können wir alles machen. Also, die Geschichte vorbei. Moment, du hast keine Tore gesehen und ich war jetzt. Na doch, ich habe Tore gesehen. Vor etwa 3 Jahren irgendwo im Norden von Wien, da war Eishockey-Spiel auch um die Wiener gespielt und gegen irgendwelche Villach oder so. Jedenfalls wahrscheinlich waren es die Capitals gegen den VSV in der Albert-Schulz-Halle. Bist du mit der U1 bist kein krank gefahren? Ja. Bist ausgestiegen? Ja. Und dann gehe ich. Dann gab es schwarze Mandeln. Und es hat sogar eine Kantine gegeben. Ja. Und was mir aufgefallen ist, und das eigentlich das, was ich erzählen wollte, es hat ganz viele übergewichtige Jugendliche gegeben. Mhm. War das bei dir auch so? Also, ja, dieselbe Erfahrung auch gemacht. Nein, eigentlich würde ich das echt? Sagen. Echt? Was denn, sind Eishockey-Fans nicht übergewichtig? Oder? Na, generell Leute, die sich Sport anschauen und nicht selber machen. Außer natürlich Formel 1-Fans, das sind natürlich die coolsten Menschen. Ja, das sind die tollsten. Gell. Die müssen viel, vom Mund aufsparen. Das ist ja ein großartiger Sport. Ja, wirklich. Das denke ich mal jeden Sonntag. Also, kennt ihr so Eishockeyspieler? The best game. Du kennst Eishockeyspieler? Ja. Naja, den Robert. Der spielt Eishockey? Er ist ein Hockeystar, ja. Der ist jetzt ein Tattoo-Star, habe ich gedacht. Ah, der macht Tattoos. Der macht das Tattoo-Artist. Na, aber nochmal zurück zu der Eishockey-Geschichte. Ja. Also Eishockey ist jetzt nicht so einfach zu spielen. Also Nein. Das ist kein niederschwelliger Sport wie Laufen. Man kriegt da leicht Wut, glaube ich, wenn es da irgendwie Forsten errichtet und dann hackt einer rein und ist schon 5 Meter in eine andere Richtung. Na gut, aber das müsst ihr so sehen. Also die Amateur-Eishockey-Spieler, die spielen ja nicht so wie die Profis mit Körpereinsatz. Da gibt es ja nicht dieses Rempeln, Bodycheck. Was wäre ich habe extrem gute Geschichte zum Bodycheck. Zum Film. Ich hab gestern auf Reddit gesehen, so ein kleines kurzes Video, wo praktisch der Eislaufspüler auf den anderen ansteuert und der weicht super aus und der fährt voll in die Bande rein und das hat alles donnert. Nein, aber wer spielt jetzt brutal? Die Profis spielen brutal. Die Profis spielen brutal. Ja, wohl doch, sie spielen brutal. Das ist so mit Körpereinsatz und mit Umhackeln. Brutal wird es, wenn du mit der Technik immer weiterkommst, wenn du dann einen technisch versierten Gegner hast, ne? Nein. Ist das immer du so? Du musst schon, es gehört zum Sport dazu, dass du da halt zubegehst. Du musst da Körpereinsatz zeigen. Was sind die häufigsten Verletzungen? Ich weiß, okay. Ihr könnt mir Knie vorstellen. Keine Zähne. Knie, ja. Das stört ja nicht, da kann man trotzdem spülen, oder? Nein. Aber Knie, glaube ich, schon, ja. Wegen der Belastung. Wegen die engen Kurven, die Richtungswechsel und die ganze Scheiße. Wenn es so zackig tun musst, ja. Ja. Ja, ich glaube, das sind die größten Verletzungen, sind der Knie. Weil sonst sind sie eigentlich relativ gut geschützt mit dieser Suspenser und so. Und Kopfverletzungen halt natürlich, ja. Kopfverletzungen? Ja, sicher. Achso, wenn du das Schläger am Schädel kriegst oder so. Glaube ich, dass du den Schläger am Schädel oder. Ich hätte schon immer Angst vor dem Buck. Nein, der Buck ist, das ist eher unwahrscheinlich, dass du den ins Gesicht kriegst. Ich habe zu Hause eine Referiepfeife. Aber wir Zigaretten gehalten. Ich halte sie immer wie Zigaretten. Oh ja, die hat praktisch dort bei den Zigarettenfingern. Die haben die Zigarettenfingern, haben die Griffe so. Ja, das, die schauen so aus. So. Damit die sind nicht immer vom Bandel, sondern die hat er da auf die Finger. Genau. Ja. Und so. Genau, ja. So. Mhm. Genau. Sieht halt jetzt keiner. So. Sieht halt jetzt keiner. Wir sollten mal so ein Zigaretten Video. Ein Videocast machen. Das Videocast. So Kennst du die kulturellen Unterschiede beim Rauchen? Douglas Adams hat das einmal so recherchiert, hat gesagt, ja, in Asien halten die Leute die Zigaretten so, wie bei uns die Leute die Ping-Pong-Schläger halten und umgekehrt. Wir halten die Ping-Pong-Schläger so, wie in Asien die Leute Zigaretten halten. Die rauchen schon in die Faust. Zwischen Mittel- und Zeigefinger geht der Schläger durch und die halten die Zigaretten eher so, wie wir in Schläger halten. Ach so, wie wir, wie, so. Ja, es gibt ja die Leute, die so ganz cool rauchen. So. Ja, ja. So wie der Michel Ulobeck, die tun sich die Zigaretten zwischen Mittelfinger und Ringfinger. Damit dann der Zeigefinger so quer über die Nase drüber geht, damit sie dann in rechten Mundwinkel mit der linken Hand in den rechten Mundwinkel. Ich glaube, so Leute wie Holbeck, die haben ein eigenes Spritzbesteck. Wo sie ja Heroin. Ist der Michel Ulobeck, wie spricht man den Namen eigentlich? Ich weiß es auch nicht, deswegen sage ich einfach nicht. Der Michel. Sagen wir einfach den Hollerbeck. Der Hollerbeck. Hollerbeck, ja. Ist der Morphinist oder was? Weiß ich nicht. Aber ich konnte mir schon vorstellen, dass der viel ausprobiert. Dem ist auch ziemlich viel wurscht wahrscheinlich. Der ist ein bisschen so fatalistisch drauf. Der Arme. So wie David Bowie in die 60er, 70er. Ja, aber der David Bowie hat ja wirklich gute Lieder geschrieben. Hat gestern Geburtstag gehabt. Ja. Und? War sein BBC neues jetzt ein Doku. Album. Veröffentlicht, der 25. Studioalbum. Ich hab's mal auch gehört, das ist. Der Standard ist ganz begeistert davon. Gar nicht davon. So gut. Man muss es öfter anhören, ich weiß nicht, aber. Vielleicht. Es klingt so wie Atom for Pieces, ein paar Lieder. Okay. Dieser Radiohead-Seitenprojekt. Also, der Name wird so ausgesprochen: Michel Ulbeck. Ulbeck. Ulbeck. Ulbeck. Michel Ulbeck. Ulbeck. So, Hat man von dem schon was verfilmt? Ja. Das ist mit den Elementarteilchen, die besser ausgeht als im Buch. Also 78, Cristal de Souffrance, 82, de Calibre, 2001, La Rivière, weiß ich nicht. Ich kann nicht so gut Französisch, deswegen 2008, La Possibilité d'une île. Ja, die Möglichkeit einer Insel. Danke. 2014, The Kidnapping of Michel Houellebecq. Das habe ich jetzt auch verstanden. Nämlich auf einmal jetzt Englisch. 2014, Near-Death Experience. Karte und Gebiet wird das gewesen sein. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. 2016, Saint Armour. Saint Amour. Echt. Ja, aber gibt es nicht einen deutschen Film auch? Pretty much ein? Elementarteilchen, ja. Ja, aber wieso steht das denn da? Auf der Wikipedia-Seite von Michel Elbeck. Na, vielleicht ist die Englische und die haben das Deutsche nicht so am Schirm. Vielleicht ist nie eine Version. Oder vielleicht sind das die Filme, die er selber gemacht hat. Oder ist es einfach nur eine Nachlässigkeit vom Autor? Diese Wikipedia-Artikel haben ja nichts. Unglaublich. Ich werde gleich mal es gibt im Filmmuseum eine Filmretrospektive, aber da geht es nicht um französische, sondern der italienische Film. Und der letzte Film ist Der Stau. Das war das Einzige, was mir so angesprungen ist. Das war so die goldene Zeit des italienischen Films, Cine City und so. Man kann übrigens, wenn man nach Rom fährt, die Cine City von außen anschauen, aber es gibt keine Führungen. Ein riesengroßes Filmstudio, aber man kann sich nichts anschauen. Da spielt sogar der Junge. Du eventuell Lingorgo, oder? Lingorgola? Una storia Lingorgo, una storia impossibile. Was ist das? Das ist ein Song von Luigi Comencini. Oder Giannannini Song. Und da geht es in diesem italienisch, französisch, spanisch, bundesdeutschen Ensemblefilm. da tritt der Alberto Sordi auf und der Marcello Mastroianni, nicht? Der spielt ja fast überall mit, bis er geschwommen ist. Auf Deutsch heißt der Film Stau. Der Stau, ja. Der Stau. Mhm. Nicht der Stau, nur Stau. Stau. Stau. Und worum geht's da? Ja, die treffen sich halt und. Im Stau. Ja. Und das ist so eigentlich so wie Bibi Blocksberg und der Autostau. Die ist schon mal im Stau gestanden, die Bibi Blocksberg. Ja. Aber Bibi Blocksberg hat doch einen Besen, oder? Warum reitet sie nicht? Ja, davon? Aber die ganze Familie fährt mit dem Auto. Hat die Bibi eine eigene Familie? Ich muss mal mit Bibi Blocksberg auseinandersetzen. Die Bibi hat eine eigene Familie. Die hat die Mama, die heißt Barbara, und den Papa, der heißt Bernhard, und der Bruder heißt Boris. Bernhard Blocksberg. Bernhard Blocksberg, Bibi Blocksberg, Barbara Blocksberg und Boris Blocksberg. Aber der Boris kommt nicht immer vor. Warum nicht? Nee, weiß ich nicht. Wie man braucht nicht jemanden. Aber Entschuldigung. Die Mama ist eine Hexe, ja. Der Papa nicht. Papa nicht, und deswegen verbietet er Hexerei, oder das mag er nicht so finden, deswegen fahren sie mit dem Auto, glaube ich. Was ist der von dem Papa? Aber was ist mit dieser Retrospektive, Tom? Ja, nix. Also, hab ich gedacht, du schlagst vor, dass wir uns das anschauen. Ach so, ja, na, den Stall können wir sich gerne anschauen. Ich habe vergessen, wann er läuft, aber das machen wir ja nachher uns dann aus. Ne? Das machen wir uns dann nachher aus. Ja, aber im Internet habe ich nicht gefunden und haben wir gedacht, wenn es im Internet nicht gibt, dann schauen wir vielleicht im Kino an. Und wann, ja gut. Aber ich finde halt italienische Filme dann schon, die neigen nicht so. Obwohl Nanni Moretti macht auch gute Filme. Den letzten, was ich mir angeschaut habe, war über den Papst. Der Papst haut ab, weil er zu viel hat und geht einmal so durch die Stadt. Und der wird gespielt von dem uralten Schauspieler, wo man nicht mehr glaubt, dass der noch lebt. Der mit der Kaiserin Sissi, wie hat die geheißen? Romy Schneider. Der Gangster und die Frau oder so. Michel Piccoli. Der hat sogar in einem anderen Film mitgespielt, irgendwas mit Hotel. Und sein Markenzeichen waren seine blauen Augen. Und für diesen einen Film, in dem Kurzauftritt, haben sie eine dunkle Kontaktlinsen reingesetzt, damit das Markenzeichen eliminiert ist. Ich habe ein bisschen schade gefunden. Aber schade. Hm. Ich glaube, von dem kann man sich eigentlich alles anschauen, was so. Aber der hat nie den Obelix gespielt, oder? Nein, aber Gérard hat der Depardieu spielt beim Star mit. Louis, wie hat der geheißen? Der alte? Ja. Jetzt vergiss ich schon wieder den Namen. Du hast gerade gesagt. Michel Piccoli. Michel Piccoli, nicht Louis. Louis Define. Da fällt mir ein, war Louis Define, der Chef Gendarme von Saint-Tropez gestorben. 93-jährig, der Typ, der diese Franzosenfresse hat. Kannst du dich erinnern? Das ist doch die typische Franzosenfresse schlechthin, oder? Wie so ein Bressot-Käse. Wo bin ich reingeraten? Aber ihr wisst, wie der ausschaut, oder? Weil ich Franzosenfresse. Ich schon wieder voll geschnitten, also das schneide ich aus. Nein, das ist. Da steht Franzosen, meinten Sie Franzosenfresser? Menzel der Franzosenfresser. Ich schaue jetzt noch. Der Gendarme von Saint-Tropez. Der Gendarme von Saint-Tropez. Und zwar war da dabei, ich ließ Namen vor und du sagst, Michel Galabru, oder? Ich habe vergessen, wie er heißt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht mehr, wie er ausschaut. Ich glaube, das ist der. Weil es ist nicht die Geneviève Grad. Jean Lefebvre, mein Gott, Französisch. Hansi liest total gern Französisch und gerade vorher Italienisch auch. Das hat ihm auch voll Spaß gemacht, gell? Total, heißt Italiano. Du könntest nachher noch ein paar portugiesische Namen. Ja, genau, damit der Rassismus noch weitergeht. Ist das Rassismus? Ja, so wie die Abenteuer des Rabbi Jakob. Das habe ich gesehen, ja. Das ist schon stark. Ich bin Terroristen mit. Das ist echt nicht lustig. Katze wird wach. Ja, jetzt steht es endlich einmal auf. Das ja, Zeit willst du noch was hätte. Sagen über... Nein. Aber, ja. Wir sind schon relativ... Ich ja, bin der Einzige, der noch nicht dann, gepiekt hat. Ihr piekt die ganze Zeit. Dann haben Zeit. Wir jetzt einen schönen lauten Abschluss gehabt, weil ich habe da gerade eine Setlist, und zwar Blur, den letzten Konzert, was gegeben haben. Und ich glaube, wir sollten das ein bisschen überlegen, wie wir unseren Podcast kontakten. Sind wir jetzt beim Thema Choreografie des Podcasts? Choreografie des Podcasts. Ja. Es gibt ja vom Theater irgendwie drei Akte, Anfang, Mittel, Schluss. Mhm. Meistens? Ja, auch bei einer Erörterung. In der Schule lernt man das ja. Ah, okay. Und bei so Geschichten. Und der Moment der Katharsis haben wir auch schon hinter uns. Ja. Na, und, aber wenn du anschaust, der Konzert ist ja meistens so, eine Band kommt, steigt auf die Stage und spielt vom neuen Album einen Song, den alle so mittel finden, aber meistens ist es ein guter Song und deswegen schreien alle mit. Und der zweite ist dann auch noch ein schnellerer und dann kommt meistens was Zähes, was so, ne? Und dann wieder was Interessantes und dann wieder was. Na, meistens ist der Mittelteil so mittel. Ja. Und am Schluss kommen dann wirklich die guten Songs und am Zug, bei der Zugabe kommt das, was alle mitsingen können. Ja. Ja, das ist aber das also wenn ich eine Band hätte, ich hab's glaube ich schon öfter erwähnt, dann finde ich find das Show-Arsch. Nein, ich finde das Show-Arsch, die ganzen Hits nicht zu so spülen und dann ausgehen und dann ist eh klar, dass die Leute Zugabe schreiben. Schreien. Ich hätte das vorher mit dem Korken machen müssen. Aber du würdest da mitten im Lied aufhören und eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte erzählen, ja sicher. Weitermachen. Brichst du mir ins Herz? Wie der Olli. Der Olli ist einfach Dolli. Ja, aber man kann es anders machen. Zum Beispiel die Queens of Stone Age. Ich weiß nicht, das ist schon etliches her. In Wiesn war das einmal und die haben in der ersten halben Stunde einen ganzen Hits verbraten. Und da fragst du echt, wie geht's weiter? Oder Morris ist auch so voll. Der hat am Anfang alles gespielt und dann hat er sich halt irgendwie so, dann fangen die halt irgendwie so zum, die spielen dann eine Viertelstunde irgendwas so herum, jammen und am Schluss kommen halt dann wieder ein paar so Kassenschlager. Kassenschlager. Evergreens. Evergreens. wolltet ihr Gassenhauer sagen wahrscheinlich, oder? Gassenschlager. Nicht Gassenschlager. Nein. Kassenschlager oder Gassenhauer. A Gassenhauer. Was habe ich gesagt? Kassenhauer, oder? Kniehauer oder Schenkelklopfer, man weiß es nie genau. Weinbeißer, fällt mir ein, bei Schenkelklopfer. Aber Gassenhauer ist einer, der mit Schwerze dreht und ins gegnerische Feld sich dreht. Echt? Das habe ich mir auf dem Schloss bei einer Führung als Minderjähriger. Gedacht, Gassenhauer ist so. Und Kassenschlager ist ein Film, der früher einspielt. Ah. Hätte ich gedacht. So wie Blockbuster, was eigentlich eine Bombe war früher. Blockbuster-Bomben. Aha. Möglich. Was ich jetzt gar nicht, gedacht, nichts dazu sagen. Gassenhauer ist so wie ein Schlag, also so ein Hit halt, oder? Das ist nicht ein Gassenhauer. Ja, stimmt. Gassenfeger. Ne? Wo alle Leute, also das, Rollerwagen. Zum Beispiel jeden zweiten Samstag war praktisch ganz Österreich leer, weil sie alle Niki Lauda angeschaut haben. In die 80er Jahre. Wer ist denn ein Niki Lauda? Ist das ein Fußballer? Nein. Ich habe mal angeheuert beim Flughafen Wien, wollte was machen, arbeiten. Und der andere Kollege, dem seine Freundin war, Stewardess, also ich habe damals schon Flugbegleiterin gehassen. Und da war der Thomas Muster und hat sich vorgedrängelt, weil er es eilig gehabt hat. Und ich so, können Sie mich vorlassen? Sie kennen mich, ich habe es echt eilig. Und er so, und sie so, also die Freundin von dem Bekannten, ja, na, tut mir leid, ich kenne nicht jeden Fußballer. Aber mit Absicht natürlich. Geil. Ich bin mit ihm verwandt. Mit Thomas Muster? Mhm. Er wirkt eh sympathisch, oder? Du brauchst nicht, also du kannst denken, was du willst. Nein, ich habe ihn genau bei einer Familienfeier gesehen und es war ein Begräbnis. Und das ist von meiner Mama ihrer Seite. War er beim Leichenschmaus? Und er war beim Leichenschmaus und ist mit uns am gleichen Tisch gesessen. Und mein Papa war es, ich glaube, relativ bald nachdem er die Mama kennengelernt hat, hat er erfahren, dass wir mit Thomas Muster, also dass wenn er sie heiratet, ich glaube, das war der Grund. Aber Thomas Muster damals schon bekannt. Damals noch nicht. Thomas Muster kennt man schon seit der späten 80er. Auf alle Fälle. Achso, du bist doch schon wieder. 83. Bin geboren. Und 82 haben sie sich kennengelernt. Das erwähne ich jetzt nicht. Auf alle Fälle hat der Papa gewusst, dass er jetzt auch mit dem Thomas Muster verwandt ist. Und wir sind nach dem Begräbnis, nach dem Leichenschmaus am Leichenberg, sind wir im Auto gesessen. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann, ich habe gesagt, Thomas Muster hat schon Würstelfinger, gell? Und mein Papa hat dann gesagt im Auto, Tennisarm. Mein Papa hat dann gesagt, gell, der hat echt so ausgeschaut wie der Thomas Muster. Und wir so, nein, Papa, das war er ja. Das ist meine Geschichte von Thomas Muster. Mehr gibt es nicht. Thomas Muster hat im 85 sein erstes Turnier gewonnen. Ich weiß noch, als Kind, da hat es das Match gegeben, Muster gegen Stich. Aha, da hat er gewonnen. Da hat er gewonnen und das war, aber das hat, also das hat ewig, ich glaube, die haben 5 Stunden gespielt. Ja, das kann ich auch noch erinnern. Und dann hat er heißt die Skop. Heißt die? Ein Kärntner natürlich. Aus Annenheim an Klagenfurt. hat dann Annenheim ausgehasselt, wo ist das, ich weiß es nicht. Und der hat dann die zweite Partie, die danach war, innerhalb von 10 Minuten oder sowas verloren und dann war aus. Ja. Da habe ich gedacht, Davis Cup ist schon ein Schatz. Davis Cup, das war 1990 oder so. Gell? Ich kann mich erinnern, nämlich der Muster hat gegen einen Agassi hat er gewonnen. Nein, gegen einen Stich. War das nicht gegen die Deutschen? Gegen einen Stich hat er gewonnen, gegen die Deutschen haben es gespielt. Und ich weiß noch, dass ich als Kind, also Mama und Papa wollten es unbedingt schauen und der Peter und ich sind im Wohnzimmer gesessen und Mama und Papa waren so nervös, dass uns die ganze Zeit irgendwie zwickt haben. Und das war ein Horrorspiel für mich. Ich habe das auch angeschaut und sie haben uns zwickt. Ja, der Horst Kopf, ich kann mich an ein Interview erinnern, wo sie sich gerade irgendwie zusammengesetzt haben, Interview und so. Und ja, der Teamkader, wir sind bereit gegen das und das, Länderkampf und so. Und der Horst so, da haben sie immer dieses Alter gesagt, ja, der Horst Kopf ist, wie hat der Typ geheißen? Der Antonic ist so alt, ja, Thomas Muster ist so alt. Und dann der Horst so, ja, gerade 17 waren. Das Kopf weiß die. Haben wir noch was zum Erzählen oder sind wir schon am Ende angelangt? Ich glaube, wir sind schon am Ende. Ja gut, dann. Ich schaue noch ganz kurz wegen dem Davis Cup. Gegen Amerika, Österreich, das war? Gegen Amerika war 1990. Ja, stimmt. Dann haben wir gegen Amerika haben wir knapp verloren, gegen Tschechoslowakei haben wir deutlich verloren, aber da hat der Ivan Lendl wahrscheinlich noch gespielt. Schrecklich, Ivan. Verloren. In Finnland haben wir endlich gewonnen, gegen Kanada haben wir logischerweise gewonnen, gegen Frankreich haben wir das Dach bekommen. Wir haben Neuseeland knapp geschlagen und dann war das 94 Österreich-Deutschland in Graz. In Graz, genau. Unter Bremstetten. Ja. So war das, jetzt weiß ich es wieder. Bist du eigentlich auch Fußballfan auch? Nein. Aha, dann kannst du mir nicht sagen, ob es irgendwann einmal so sein wird bei der kommenden WM in Frankreich, dass Österreich gegen Deutschland spielen wird. Das ist der EM. Fußball-Europameisterschaft. Ah ja doch, keine Ahnung. So. War da nicht in Frankreich erst irgendwas? Aber eine Weltmeisterschaft? Ja. Na, keine Ahnung. Ich Ochternetzbahne. Ja, ja, da gibt es einen Dokumentarfilm, Frankreich, wir kommen, hast du ja, der sehr interessant. Hat da nicht irgendwer, wenn man das Ohr abbissen oder angerissen oder so? Nein, das war 88 und da hat der Mike Tyson? Nein, irgendjemand hat wem ins Gesicht gespuckt. Ah ja, das war es. Rudi Völler hat. Nein, was? Man weiß es nicht. Also wir sind Nein. Kopfnuss hat es gegeben vom. Nein, das hat sogar keinen Spuck gegeben. Der Franzose. Zinedine Zidane. Genau, und ihr habt schon wieder gepiekt. Was ist mit euch? Und deswegen ist der Franzose nicht Weltmeister geworden, weil da. Der Italiener gewonnen. Die Italiener, genau. Die sind speziell. Doch, der hat ihm ja ins Ohr geflüstert, oder? Ja, ich werde deine Tochter. Nein, die Mutter. Ach, die Mutter. Und dann war er bass. Ich habe gewusst, irgendwas mit dem Ohr war, flüstern oder abbeißen. Dann hat ihm gleich eine Kopfnuss gegeben. Ich habe einmal eine Kopfnuss gekriegt. Ah, das sind diese gewitzten Italiener, oder? Ich habe einmal ein Date gehabt. Und am Ende des Dates hat er mir eine Nuss auf den Kopf gelegt und hat gesagt, das ist eine Kopfnuss. Was? Wir verabschieden uns für heute. Wir danken für das Interesse. Tschüss.